Du sagst, es geht dir schlecht. Das Leben ist ungerecht. Du denkst, es wäre besser, wenn du die Welt verlässt. Du bist kein Optimist. Zu planen wäre Mist. Du meinst, es wäre besser, wenn du dich jetzt verpisst. Und du glaubst, du denkst, dass du in die falsche Richtung lenkst. Wenn du merkst, es ist zu spät, zeig ich dir, wie es geht. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Du sagst, es geht dir schlecht. Das Leben ist ungerecht. Du glaubst, es wäre besser. Du es so belässt. Du bist ein Pessimist. Du wärst doch Gitarrist. Und dann wirst du es sehen, dass das Leben schöner ist. Und du glaubst, du denkst, dass du in die falsche Richtung lenkst. Wenn du merkst, es wird nun Zeit für den Refrain, bist du bereit. Alles wird gut.